Kundgabe 4644. Empfangen am 19.05.1949. Erleben des Unterganges wie im Traumzustand. Erinnerung, neue Erde. Wie in einem Traumzustand werdet ihr den Untergang der alten Erde erleben nach eurer Entrückung, also das Vernichtungswerk sehen und auch in seinem Umfang erfassen können, jedoch selbst unbelastet davon bleiben, auf dass ihr nichts Schweres mehr von der alten Erde hinübernehmet in das Reich des Friedens, das nun euer Aufenthalt ist, bis ihr wieder rückversetzt werdet auf die neu gestaltete Erde, wo ein neues Leben für euch beginnt, in steter Verbindung mit mir. Dennoch musstet ihr Zeuge sein vom Untergang der alten Erde, weil euch das Wissen darum bleiben soll, zur Belehrung für Kinder und Kindeskinder. Ihr sollt die Erinnerung behalten an die alte Erde mit ihren Schöpfungen, mit ihrem Geisteszustand unter den Menschen, mit der Sündhaftigkeit, dem Glaubenskampf und dem Ende, auf das auch die neue Generation davon Kenntnis nehme und das Wissen darum ihre Einstellung zu mir beeinflusse, wie es auch in späteren Zeiten dazu dienen soll, die Menschen zu warnen und zu mahnen vor einem geistigen Niedergang, der unweigerlich wieder diese Auswirkung zur Folge haben würde. Auf der neuen Erde wird nichts mehr an die alten Schöpfungen erinnern, und es wird für die Bewohner der neuen Erde Wunder über Wunder bedeuten, die neuen Schöpfungen mit den alten zu vergleichen, und der Seligkeit wird kein Ende sein. Und traumhaft wird die alte Erde mit allen Erlebnissen am Ende vor ihren Augen erscheinen und doch nicht aus dem Gedächtnis weichen, weil es gut ist für die Menschen, in dieser Erinnerung zu verbleiben. Was heute noch den Menschen gänzlich unmöglich erscheint, werden die mir treu ergebenen Menschen erleben müssen. Und dass sie mir standhalten in der letzten Not, trägt ihnen den Seligkeitszustand im Paradies der neuen Erde ein, weshalb sie auch die letzten Schrecken nur noch wie im Traum durchleben, weil es sonst nicht ertragbar wäre für sie nach der Leidenszeit, die der Glaubenskampf zum Schluss für sie bedeutet. Wessen Glaube aber stark ist, den hält die Hoffnung auf mein Kommen, auf die Entrückung und das Paradies der neuen Erde aufrecht. Und diesen Glauben lasse ich nicht zu Schanden werden. Ich bereite ihnen wahrlich ein Los, was sie vollauf entschädigt für alles Leid, denn ich selbst bin unter ihnen mit meiner Liebe und Gnade. Amen.